Jesu Namen, die verklinget, ewiglich bleibt er bestehen. Jesu Name Ruhe bringet, Frieden und Freude wunderschön. Allen Menschen gilt sein Segen, allen, die entzünden Not. Er ruft sie von bösen Wegen, führt die Seelen hin zu Gott. Jesu Name soll erstrahlen, weit hinüber Land und Meer. Trost und Hoffnung gibt er allen, rühmt ihn laut zu seiner Ehr. Vor dem Namen Jesu schwindet alles, was den Herrn betrübt. Sünd und Unrecht überwindet, wer den Namen Jesu liebt. Jesu Name leuchtet helle und sein Glanz vergeht nicht. Jesu Name bringt der Seele selbst in tiefster Nacht ein Licht. Mag auch einst die Welt versinken, man verging der Sonne Schein. Jesu Name wird weiter klingen, unvergänglich wird er sein. Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt. Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch